Mit Olaf Jörris und der Leiterin von Monrepos, der Archäologieprofessorin Sabine Gauzinski-Windhäuser, geht es in die dem Institut angeschlossene Museumsausstellung. Deren Herzstück sind die Funde aus Gönnersdorf, wo vor 15.800 Jahren verschiedene Gruppen von Eiszeitjägern zusammenkamen. Eingebettet sind sie in eine Folge eindrücklich gestalteter Räume, die Wunderkinder, Rudelmenschen oder Machtwesen betitelt sind und wesentliche Kapitel der menschlichen Verhaltensevolution nachzeichnen. Der Saal, der dem Mesolithikum gewidmet ist, trägt den Namen Platzhirsche. Auf den ersten Blick ist dem in viel Holz gehaltenen Raum nicht anzusehen, dass er für die Ausstellungsinitiatoren zwar eine faszinierende Epoche thematisiert, diese ihnen aber als nichts weniger als der erste Schritt aus dem Paradies erscheint. Wir haben es mit der Abkehr von all dem zu tun, was das Leben der Menschen im Eiszeitalter zuvor prägte, sagt Sabine Gauzinski-Windhäuser. Die große, ganz Europa umfassende Idee geht verloren. An die Stelle tritt der Rückzug in die eigene kleine Welt. Die Kollateralschäden davon spüren wir noch heute. An der Vertreibung aus dem Paradies ist keine Schlange schuld und auch kein Griff zu einer verbotenen Frucht, es sei denn der zur Haselnuss. Es war das Paradies selbst, das nach dem Rückzug der Gletscher radikal seine Gestalt und damit die Spielregeln veränderte. Die unvorstellbaren Wassermassen des schmelzenden Eises, die Bäche, Sümpfe und Flüsse frakturierten die unendliche Weite der Steppe in einen Flickenteppich kleiner Lebensräume. Wälder breiteten sich aus. Zwar sind die Menschen sehr konservativ und versuchen lange weiterhin so zu tun, als ob sie noch in der Mammutsteppe mit den großen Sozialverbänden lebten und den weiten Netzwerken, welche die Welt des Jungpaläolithikums bestimmten, erklärt Gauzinski-Windhäuser. Irgendwann aber mussten sie sich dem Schicksal fügen. Gruppen vereinzelten sich, wurden territorialer, um nicht zu sagen sesshafter. Ihre Welt wird isolierter. Ich kenne noch meine Nachbarn, aber die Nachbarn meiner Nachbarn, die kenne ich kaum noch. Die neuen Umweltbedingungen, allen voran das standorttreue Wild, zwingen die Mesolithiker, sich auf kleine Areale zu konzentrieren, deren Nutzung sie intensivieren. Sie erweitern das Spektrum der Ressourcen und versuchen, diese möglichst effektiv und nachhaltig auszubeuten. Auch greifen sie nun in einem solchen Maße auf die im Überfluss vorhandenen aquatischen Ressourcen zurück, dass man eigentlich von Jägern, Sammlern und Fischern sprechen müsste.